24. Dezember 1982. Der britische Historiker, Geschichtsrevisionist und Holocaust-Leugner David Irving berichtet in der rechtsextremen Postille Deutsche Nationalzeitung unter der Überschrift Hitlers Tagebücher entdeckt, ein DDR-General habe die jüngst entdeckten Bücher in den Westen geschmuggelt. Es folgt eine Reihe weiterer Details, die nur einen Schluss zulassen. Jemand hat geplaudert. Da die Deutsche Nationalzeitung außerhalb der einschlägigen Zirkel nicht wirklich ernst genommen wird, zieht die Nachricht keine weiten Kreise. In der Chefetage des Hamburger Verlagshauses aber sorgt sie für erheblichen Wirbel. Man fürchtet, der Artikel könne schlafende Hunde wecken und die Beschaffung der noch fehlenden Bände gefährden. Die Verantwortlichen müssen also handeln. Und sie sehen nur eine Möglichkeit. Die Tagebücher müssen so schnell wie möglich veröffentlicht und vermarktet werden. Herrn Fischer kommt die Aufregung gelegen. Er erhöht noch einmal die Preise, weil durch den unverantwortlichen Geheimnisverrat, wer auch immer ihn begangen haben mag, für seinen Generalbruder akute Lebensgefahr besteht. 8. März 1983. Der Vorstand des Verlages und die Chefredaktion einer großen hauseigenen Wochenzeitschrift beschließen, die Geschichte zu veröffentlichen. Obwohl sich die letzten Bände noch immer nicht in ihrem Besitz befinden. Doch man kann nicht länger warten. Der Druck ist zu groß geworden. Die Summe, die bisher für die Tagebücher bezahlt wurde, nähert sich der 9-Millionen-Marke. 23. März 1983. Herr Fischer liefert den Band erstes Halbjahr 1935. Der Sammler hat ihn endlich zurückgegeben. Für diesen Zeitraum hat Fischer allerdings bereits 2 Vierteljahresbände an den Reporter verkauft. Die merkwürdige Doppelexistenz, 2 handschriftliche Tagebuchversionen für den gleichen Zeitraum, erklärt er so. Der Führer hat große Teile der beiden Vierteljahrbände noch einmal handschriftlich in einem Halbjahresband zusammengefasst, um sie als Materialien für das Jahrbuch der Partei zur Verfügung zu stellen. Die Herren in der Verlagsleitung staunen über den Fleiß und die Umsicht Adolf Hitlers. 28. März 1983. Die Ergebnisse der Materialprüfung durch das Bundeskriminalamt liegen endlich vor. Der Spürhund erfährt, dass mehrere der zum Test vorgelegten Hitler-Handschriften auf Papier mit optischen Aufhellern geschrieben sind. Chemische Zusätze, die das Papier weißer machen. Sie wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg im großen Stil in der Papierherstellung verwendet. Auch die geprüfte Tagebuchseite enthält diesen Aufheller. Das sind zwar keine guten Nachrichten, doch der Reporter geht von der real existierenden Möglichkeit aus, dass der Aufheller bereits vor und während des Krieges, zumindest in kleinem Maßstab, in der Papierherstellung verwendet wurde. 21. April 1983. 3 Wochen später kennt man die nächste erweiterte Fassung des Papiergutachtens auch im Verlagshaus. Viele der Hitler-Handschriften sind definitiv auf Nachkriegspapier geschrieben. Zeit für eine interne Krisenkonferenz, auf der allen Beteiligten langsam klar wird, dass die Schriftgutachten der internationalen Experten, die alles so sicher gemacht hatten, hinfällig sind. Reine Makulatur. Was tun? Immer noch vermag niemand sich vorzustellen, alle 62 Bände, auf die das Werk inzwischen angewachsen ist, könnten Fälschungen sein. Möglich, dass einige faule Kandidaten darunter sind. Die Gutachten lassen diesen Schluss zu. Doch das stellt keineswegs die Tatsache als solche in Frage. Adolf Hitler hat Tagebuch geführt. April 25. 1983. Die Wochenzeitschrift erscheint unter dem Titel Hitlers Tagebücher entdeckt. Auf der gleichzeitig stattfindenden internationalen Pressekonferenz äußern Experten unmissverständliche Zweifel an der Echtheit der Bücher. Für den Verlag ein Fiasko. Unter dem enormen Druck beschließt man, zwei Originalbände an die zweifelnden Experten auszuhändigen und noch einmal offiziell prüfen zu lassen. 6. Mai 1983. Die Meldung des Tages lautet: Hitler-Tagebücher sind Fälschungen. Die größte Blamage in der Geschichte des Journalismus ist perfekt. In der Hamburger Verlagsleitung herrscht Schockstarre. Kurz danach geht die Suche nach den Schuldigen los. Eine gnadenlose Untersuchungskommission soll her. Alles muss ans Licht. Der Spürhund soll, entgegen seiner vertraglichen Zusicherung, den Namen seines Lieferanten geheim halten zu dürfen, gezwungen werden, alle Details zu offenbaren. Wie heißt der Mann, der die Klappen geliefert hat? Zunächst wehrt der Reporter sich, hält dem Druck und den Drohungen aber nicht lange stand. Der Mann, sagt er, und er weiß es zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht besser, heißt Fischer. Konrad Fischer.